als Krippel zurückgekommen, aus Krieg und Gefangenschaft, vom Schicksal beim Wort genommen, gestehe ich mit letzter Kraft. Könnt alles sich heute noch ändern, ich mach das nicht ungeschehen. Ich stand in den fernsten Ländern, hab Tobruk und Narvik gesehen. Wär heilig daheim geblieben, ich hätte mir vieles erspart. Ich hätte Akten geschrieben und Haus und auch Kinder bewahrt. Doch hätt ich nicht selber die Blöße des nacktesten Elends erlebt. Ich wüsst nicht zu welcher Größe die Not den Menschen erhebt. Ich bin ein Soldat gewesen, ich bin es geblieben bis jetzt. Trotz Bettel, Pension und Prothesen, mein Glaube, der blieb unverletzt. Ging alles auf Elend zu Schanden, das Reich meine Einheit, mein Bein. Ich bin an der Wolga gestanden, in Minsk und auch in El am Main. Ich hab unsere siegreiche Fahne hoch über der Burg von Athen und über der Joten der Kahne im Winde wohl flattern gesehen. Wie wollt ich mit euch da tauschen und prahlet ihr auch noch so laut? Ich hörte das Eismeer rauschen und habe das Nordlicht geschaut. Ich hab auf verschlungenen Pfaden mich längst von euch allen entfernt. Doch hab ich den Kameraden im Menschen wohl kennengelernt. Im Osten, im Süden, im Norden, mein einzig Heim, das war mein Heid. Ich bin zwar ein Krüppel geworden, doch tut ihr Gesunden ihr Leid.